بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen, Allahs Segen und Heil, Barmherzigkeit seinem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ich bezeuge, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, heute machen wir inshallah ta'ala weiter mit dem Kapitel 2.8. Wer das Buch mit sich hat, ist auf der Seite 31. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns unseren Iman stärkt, unser Fasten annimmt und dass er uns zu denjenigen Menschen schreibt, die das Paradies ins Paradies eingehen, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden, ohne bestraft zu werden. Das Kapitel lautet: Wie viele müssen den Neumond von Ramadan gesehen haben? Wir haben im Vorfeld besprochen, wann der Monat genau beginnt und worauf man sich stützen muss, wenn es um den Beginn und das Ende eines Mondmonats handelt. Und jetzt ist die Frage: Wie viele Personen müssen denn den Neumond bezeugen, gesehen zu haben? Reicht es aus, dass es eine Person ist, oder muss es mehr als eine Person sein? Zunächst einmal, wir haben verschiedene Fälle. Der erste Fall ist, dass eine Gruppe von Menschen den Neumond gesehen hat. Wenn eine Gruppe von Menschen den Neumond gesehen hat, das heißt, die Sache ist mutawatir, das heißt, es gibt viele Leute, die es gesehen haben, so viele, dass man sich sicher sein kann, zu 100%, dass der Mond gesichtet worden ist, weil es nicht sein kann, dass alle Menschen sich geirrt haben bei der Sichtung. Das nennt man Tawatur. In diesem Fall sind sich alle Gelehrten einig, das heißt, es gibt ein Ijma', dass man sich an die Sichtung halten muss. Das heißt, wenn es viele Leute sind, die den Mond gesehen haben, dann alle Gelehrten sind sich darüber einig, dass gefastet werden muss, wenn es um den Anfang von Ramadan geht. Der zweite Fall ist, wenn nur zwei Personen den Neumond gesehen haben. Wenn zwei Personen den Neumond gesehen haben, dann sind die meisten Gelehrten der Meinung, dass man fasten muss. Und diese Mehrheit der Gelehrten macht keinen Unterschied, macht keine Fallunterscheidung. Sie sagen, sobald zwei redliche Menschen bezeugen, den Neumond gesehen zu haben, dann müssen wir fasten, denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt: فَإِنْ شَهِدَ شَهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا. Das heißt, wenn zwei bezeugen, dann fastet bzw. berecht euer Fasten. Das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten. Dazu gehören die Malikiyya, Shafi'iyya, Hanbaliyya und die Zahiriyya. Und die zweite Ansicht unter den Gelehrten ist, das ist die Ansicht von Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala. Er sagt, dass man, er macht eine Fallunterscheidung. Er sagt, das Zeugnis zweier redlicher Personen darf nur akzeptiert werden, wenn es Wolken gab. Oder anders ausgedrückt, wenn die Sichtung nicht klar war. Wenn die Sicht nicht klar war. Weil er sagt, wenn die Sicht klar ist, dann kann es nicht sein, dass nur zwei Personen ihn gesehen haben, wenn viele Menschen danach Ausschau gehalten haben. Und die richtige Ansicht ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, wie wir bereits darauf hingedeutet haben, aufgrund des Hadithes des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Frage ist nun, was ist, das haben wir geklärt, wenn viele ihn gesehen haben, wir haben geklärt, wenn ihn zwei gesehen haben. Die Frage ist, was ist, wenn eine einzige Person den Neumond gesehen hat? Die Antwort lautet, es reicht, wenn eine Person den Neumond von Ramadan gesehen hat, egal ob Mann oder Frau. Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhuma, sagte, die Leute hielten Ausschau nach dem Neumond, und so teilte ich dem Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam mit, dass ich ihn gesehen habe. Daraufhin fastete er und ordnete den Leuten an zu fasten. Also ergibt sich hier deutlich aus diesem Hadith, dass Abdullah ibn Umar die einzige Person war, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt hatte, dass der Neumond gesehen wurde. Und trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich auf dieses einzige Zeugnis gestützt und so hat er sich darauf verlassen und die Leute haben alle gefastet. Es gibt noch eine zweite Überlieferung, und zwar von Ikrimah, rahimahullahu ta'ala. In einer Überlieferung heißt es, dass er über Abdullah ibn Abbas berichtet und über den Propheten und danach über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber die richtige Ansicht ist, dass diese Überlieferung Mursal ist. Das heißt, sie wird von Ikrimah direkt über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert. Und diese Überlieferung findet sich bei Abu Dawud und auch bei Imam al-Tirmidhi, rahimahumullah. Also ist das eine zusätzliche Stärkung zu der bevorzugten Ansicht. Bei Beginn des Ramadans reicht es also aus, wenn eine einzige Person als Zeuge dient. Und das ist auch die Ansicht der Hanafiya und der Hanbaliya und eine Ansicht der Shafi'iya. Wir haben vorhin gesagt, dass Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala das Zeugnis zweier Personen erst akzeptiert, nur in dem Fall akzeptiert, wenn die Sichtung nicht klar war. Und jetzt sagen wir, dass die Hanafiya sogar das Zeugnis einer einzigen Person akzeptieren. Und das ist kein Widerspruch, weil der Madhhab hängt nicht vom Imam alleine ab, rahimahullah. Und es kann sein, wie in diesem Fall, dass die Gelehrten der Hanafiya eine andere Ansicht folgen als die Ansicht des eigenen Imam. Die Malikiya, und das ist auch eine Ansicht, die sich aus den Grundsätzen der Schafi'iya ableiten lässt, man sagt ein Wajh bei der Schafi'iya, sie sind der Ansicht, dass man das Zeugnis einer einzigen Person nicht akzeptiert und man sagt, dass das auch die neuere der beiden Ansichten von Imam Shafi'i ist, rahimahullahu ta'ala. Und ihr Beweis ist der Hadith, der im Buch auf Seite 34 zu finden ist. Darin heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, فَإِنْ شَهِدَ شَهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا. Wenn zwei bezeugen, dann fastet und wenn zwei bezeugen, dann brecht euer Fasten. Und inwiefern ist dieser Hadith ein Beweis für die Ansicht der Malikiya und der anderen Gelehrten, die wir erwähnt haben, dass eben das Zeugnis einer einzigen Person nicht akzeptiert wird? Die Antwort lautet, erstens, das steht im Hadith so nicht drin. Im Hadith erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam nur den Fall, dass zwei Leute bezeugen. Wie kann man also aus dem Hadith verstehen, dass eine Person nicht akzeptiert wird? Ja, aber wie kann man das aus dem Hadith entnehmen? Die Antwort lautet, Stichwort Mafhumul Mukhalafa. Mafhumul Mukhalafa bedeutet die umgekehrte Schlussfolgerung. Sie schlussfolgern aus diesem Hadith, dass wenn das Zeugnis von Zweien akzeptiert wird, sie sagen, das bedeutet automatisch, dass das Zeugnis einer einzigen Person nicht akzeptiert wird. Denn würde das Zeugnis einer einzigen Person akzeptiert werden, dann hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagen sie, nicht zwei Personen erwähnt, sondern eben nur von einer Person gesprochen. Und die Antwort auf diese Ansicht ist natürlich klar aus dem Hadith von Abdullah ibn Umar, den wir vorhin erwähnt haben. Und zwar, dass er als einziger den Neumond gesichtet hat und daraufhin haben die Leute gefasst. Und das ist wieder ein Beweis, dass die Beweisführung mit Mafhum al-Mukhalafa nicht immer schwach ist, aber genauestens untersucht werden muss und manchmal schwach ist, wie in diesem Fall. Und vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, wir haben auch darüber gesprochen, als es um die Reinheit ging, um die Wassermengen und ab wie viel Mengen Wasser bei den Gelehrten es was ausmacht, wenn Najasa reinfällt, obwohl weder Geruch noch Farbe noch Geschmack sich verändert haben. Und die Mehrheit der Gelehrten macht einen Unterschied zwischen viel Wasser und wenig Wasser. Und sie sagen, bei wenig Wasser ist uns die Farbe und der Geruch und der Geschmack egal. Sobald Najasa reinfällt, ist das Wasser Najis, gilt als Najis. Und sie haben sich berufen auf den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wenn Wasser eine Menge von 2 Qulla erreicht, dann wird es nicht unrein. Und auch hier, der Beweis ist wieder die umgekehrte Schlussfolgerung, weil der Hadith selbst sagt das nicht. Und die umgekehrte Schlussfolgerung, sie gibt das zum Ausdruck. Wallahu a'lam. Das heißt, sobald eine redliche Person den Neumond gesehen hat, egal ob Mann oder Frau, sind alle verpflichtet zu fasten. Es gibt eine Meinungsverschiedenheit, auch auf Mann oder Frau, weil manche gerne unterscheiden zwischen einem Zeugnis und einer Informationsübermittlung. Wie dem auch sei, was versteht man unter einer redlichen Person, auf Arabisch Adl? Unter einer redlichen Person verstehen wir jemanden, der die großen Sünden meidet und den kleinsten in den meisten Fällen aus dem Weg geht. Das heißt, kleine Sünden begeht jeder Mensch. Jedem Menschen passiert das. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, jeder Mensch begeht viele Fehler. Aber die Frage ist, die großen Sünden, nein, die großen Sünden begeht nicht jeder. Es gibt Menschen, sie gehen den großen Sünden aus dem Weg, auch wenn sie hin und wieder mal eine kleine Sünde tappen. Und das ist eine Person, die man Adl nennt. Ansonsten eine Person, die auf kleinen Sünden beharrt, das heißt, sie weiß zum Beispiel, dass etwas Bestimmtes haram ist, und sie macht es trotzdem, dann ist sie fasiq, möge Allah uns davor bewahren. Und es gehört zur Weisheit, dass man natürlich den Leuten nicht sagt, was sind kleine Sünden oder große Sünden. Denn, also große Sünden kann man darüber sprechen, aber wenn man den Leuten sagt, kleine Sünden, dann kann sein, sie sehen das als klein und sagen sie, okay, das kann ich ja ruhig machen, weil es wird sowieso durch die Gebete und so weiter und so fort ausgelöscht. Und auch, es gibt auch einen logischen Beweis, warum das Zeugnis einer einzigen Person ausreicht. Aber das ist, wie gesagt, ein logischer Beweis, der nicht immer funktioniert. Aber hier an dieser Stelle passt er. Und zwar bei den Gebetszeiten. Wann urteilen wir, dass die Gebetszeit eingetroffen ist? Ja, es reicht, wenn der Muadzin den Adhan ausruft. Dann kann ich davon ausgehen, solange der Muadzin bekannt dafür ist, dass er immer zur richtigen Zeit den Adhan macht, oder er stützt sich auf einem Gebetskalender, der bekannt dafür ist, dass er immer zur richtigen die richtigen Zeiten ausgerechnet hat, dann man darf sich darauf stützen. Das ist das Zeugnis einer einzigen Person. Jetzt haben wir manchmal ein Problem, und das wird im Punkt 2.9 erläutert. Und zwar sind manchmal Adl-Personen schwer zu finden. Man denke daran, dass die Leute heutzutage, viele Männer ihre Bärte kürzen. Ich will nicht sagen abrasieren, sogar sie kürzen sie nur, was schon ein Vergehen ist. Und wenn man das so, dieses Prinzip so anwendet, wie es eigentlich ursprünglich ist, dann hat man schnell ein Problem, was die Zeugenaussage der Leute angeht. Und deswegen gibt es eine Regel, die hier Anwendung findet. Und zwar sagt man auf Arabisch, إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. Das heißt, wenn es eng wird, wird es weit. Und wenn es weit wird, wird es eng. Sollte es in einer Gegend und Zeit nur schwer sein, rechtschaffene Zeugen zu finden, so sind manche Gelehrte der Ansicht, dass in diesen Fällen auch die Aussage von Frevlern akzeptiert wird, solange sie für ihre Ehrlichkeit bekannt sind. Das sagte Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Und das kann sein, dass eine Person, sie begeht Sünden, aber trotzdem würde sie niemals lügen. Es kann sein, eine Person, hat schwere Sünden begangen, aber sie würde niemals die Unwahrheit sagen. Natürlich sind zunächst jene frevelnden Personen relevant, deren Frevel am geringsten ist. Also ich achte nicht darauf, auf jemand, der mit Zinsen handelt, wenn ich jemanden habe, der ab und zu mal einen Muslim beleidigt. Das ist nicht das Gleiche. Diese Ansicht stützt sich auf die folgende Regel: Wenn es eng wird, wird es weit, und wenn es weit wird, wird es eng. Wenn es also viele Adl-Personen gibt, gelten nur ihre Aussagen. Wenn es aber wenige gibt, dann auch die Aussagen anderer. Das ist aufgebaut aufgrund der Notwendigkeit, denn wenn wir keine anderen Möglichkeiten haben, sehen wir uns gezwungen, die Aussage von solchen Menschen ebenfalls zu akzeptieren. Jetzt kann es passieren, nachdem wir uns auf die Aussage eines Zeugen verlassen haben, dass sich seine Aussage im Nachhinein als falsch herausstellt. Und hier sehen wir, Alhamdulillah, dass die Gelehrten in ihren Fiqh-Büchern chronologisch vorgehen und alles logisch durchdacht ist. Ein Thema kommt nach dem anderen, weil es an diese Stelle passt. Also wenn sich herausstellt, dass der einzige Zeuge falsch lag, sollte die Gemeinschaft aufgrund der Aussage einer Person angefangen haben zu fasten, und denkt daran, wir reden hier jetzt davon, vom Beginn des Monats. Das Ende des Monats ist etwas anderes. Die Anzahl der Personen, die am Ende eines Monats bezeugen müssen, dass Ramadan vorbei ist, ist nicht die gleiche Anzahl nach der bevorzugten Ansicht wie am Anfang eines Monats. Sollte die Gemeinschaft aufgrund der Aussage einer Person angefangen haben zu fasten, kann sich im Nachhinein herausstellen, dass diese Person falsch lag. Beispiel: Sie fastet, die Gemeinschaft, yani, fastet 30 Tage lang und sichtet danach den Neumond nicht, obwohl der Himmel klar ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, sie haben wohl einen Tag zu früh gefastet. Ja, weil der Neumond wurde nicht gesichtet, und es kann nicht sein, dass ein Monat 31 Tage hat. In diesem Fall müsste die Gemeinschaft noch einen weiteren Tag fasten. Es ist für sie der 31. Tag, aber in Wirklichkeit ist der 30. Tag, weil der erste Tag war noch gar nicht Ramadan. طيب. Und das kann passieren. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, seht ihr, halten wir uns lieber an die Berechnungen, dann haben wir damit kein Problem. Dann sagen wir, nein, wir folgen lieber der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wenn wir falsch liegen, dann waren wir trotzdem richtig und werden trotzdem belohnt dafür, dass wir richtig vorgegangen sind. Aber wenn wir Berechnungen folgen, dann liegen wir falsch, auch wenn wir richtig lagen. Deswegen, wir bevorzugen es lieber, auf Basis des Koran, der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu handeln, auch wenn wir im Nachhinein sich herausstellt, dass wir falsch gehandelt haben, denn wir werden dann bei Allah azza wa jalla dafür belohnt. Und auch für den Tag, wo wir dachten, es wäre Ramadan, wir haben gefastet, es ist uns lieber, als dass wir nicht gefastet hätten, wenn wir uns nicht auf einer richtigen Vorgehensweise befunden haben. Im nächsten Abschnitt geht es, wenn das Zeugnis einer einzigen Person verworfen wird. Im ersten war es das Zeugnis der einzelnen Person falsch, und nun ist das Zeugnis einer einzigen Person verworfen. Das heißt, aus einem bestimmten Grund, der Richter akzeptiert sein Zeugnis nicht. Nun geht es darum, dass eine Person den Neumond von Ramadan oder Shawwal gesehen hat, doch sein Zeugnis wird aus bestimmten Gründen verworfen, obwohl sie sich ihrer Sache sicher ist. Das heißt, der Zeuge selbst ist überzeugt davon, dass er den Neumond gesehen hat. Was soll er jetzt machen? Kein Mensch glaubt ihm. Der Richter verwirft sein Zeugnis. Die Gelehrten haben hierzu unterschiedliche Ansichten. Die erste Ansicht: Diese Person muss sich an das halten, wovon sie überzeugt ist. Hat sie also den Neumond von Ramadan gesehen und die Leute glauben ihr nicht, weil sie ein Frevler ist, weil sie bekannt dafür ist, dass sie lügt. Warum sollten die Leute in diesem Fall ausgerechnet ihm glauben? Gerade in diesem Fall glauben sie ihm dann nicht mehr. Die alle werden nicht fasten. Die Gelehrten der ersten Ansicht sagen, er selbst muss aber fasten, weil er muss Allah anbeten, gemäß dem, wovon er selbst überzeugt ist. Diese Ansicht wird dadurch begründet, dass jeder Mensch Allah entsprechend seiner Überzeugung zu dienen hat. Hat jemand den Neumond gesehen, gelte diese Sichtung für ihn, weil er das Anzeichen des Monatsbeginns mit eigenen Augen gesehen hat. Aber wie gesagt, er kann andere Menschen nicht dazu verpflichten, weil er eben das nur, weil er eben ein Fasiq ist. Zum Beispiel. Manche Gelehrte dieser Ansicht sagen, dass diese Person, wenn es um das Ende von Ramadan geht, insgeheim ihr Fasten brechen soll. Das heißt also, am Ende von Ramadan, sie hat den Neumond von Shawwal mit eigenen Augen gesehen. Die Leute sagen, wir glauben dir aus bestimmten Gründen nicht. Dann was soll er machen? Manche Gelehrte sagen diese Ansicht. Dann soll er in diesem Fall einfach nicht fasten, weil er ist überzeugt davon, dass schon Eid ist. Und wenn er fastet, ist es haram, denn am Eid-Tag darf man nicht fasten. Das ist die erste Ansicht. Und die Begründung haben wir auch inshallah ta'ala verstanden. Die zweite Ansicht besagt, diese Person hat sich an die Gemeinschaft der Muslime zu halten. Das heißt, sie muss ihr eigenes Zeugnis verwerfen. Das widerspricht unserer Logik, denn sie ist überzeugt von dem, was sie gesagt hat. Aber sie soll trotzdem, wenn alle Muslime nicht fasten, soll sie auch nicht fasten. Am Anfang vom Monat. Und wenn alle Muslime weiter fasten, dann solle er ebenfalls weiter fasten. Und sie stützen sich, die Gelehrten dieser Ansicht, stützen sich auf einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fastet, wenn ihr ihn seht, und brecht euer Fasten, wenn ihr ihn seht. Aber noch stärker ist es, dass sie sich stützen auf den folgenden Hadith. As-sawmu yawma tasumun, wal-fitru yawma tuftirun, wal-adha yawma tudahun. Das heißt, Fastenzeit ist dann, wenn ihr fastet. Eid nach dem Ramadan ist dann, wenn ihr euer Fasten brecht. Und Adha-Eid ist dann, wenn ihr eure Opfer schlachtet. Das heißt, in diesem Hadith, der ist bei At-Tirmidhi, und er sagt, er ist Hasan und Gharib, dieser Hadith weist darauf hin, dass es um die Gemeinschaft der Muslime geht. Und deswegen sagten manche Kommentatoren zu diesem Hadith, gemeint ist, wenn also die Muslime sich geirrt haben, und das ist ein entscheidender Punkt, den sollte man sich gut verinnerlichen. Denn dieser Hadith wird auch für andere Zwecke missbraucht. Dieser Hadith bedeutet, wenn die Muslime beispielsweise, angenommen der Monat hatte in Wirklichkeit 29 Tage, und die Muslime sehen den Mond am 29. abends nicht, den Neumond von Ramadan. Entschuldigung, von Shawwal, am Ende des Monats. Die sehen den Neumond von Shawwal am 29. nicht. Was machen sie? Sie fasten am 30. Okay? So. Dann, wann machen sie Eid? Einen Tag später feiern sie ihr Eid. Jetzt kommt jemand und sagt, ihr habt euch geirrt. Wir in einer anderen Gegend, wir hatten den Neumond schon gesehen, nur wir konnten das euch nicht mitteilen aus bestimmten Gründen. Gerade damals konnte man nicht schnell kommunizieren, oder die haben sich da nicht darum gekümmert, das jetzt unbedingt weiterzugeben. Oder umgekehrt. Jemand hat sich geirrt. Am Anfang des Monats kann das Gleiche passieren. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam durch diesen Hadith, macht euch keine Sorgen. Der Tag, an dem ihr gefastet habt, angefangen habt zu fasten, ihr alle als Gemeinschaft, ist richtig gewesen. Ist richtig gewesen. Und der Tag, an dem ihr euer Fasten gebrochen habt, ist richtig gewesen. Sofern es natürlich 29 oder 30 Tage Fasten war. 28 kann nicht sein, wie gesagt. Und der Tag, an dem ihr euer Eid-Opfer geschlachtet habt, ist der richtige Tag gewesen. Das bedeutet also, die Muslime, wenn sie bei der Hajj sind, Und am 10. Dhul-Hijjah, nach der Rechnung der Menschen, die denken, das ist heute der 10. Dhul-Hijjah, der Eid-Tag. Und alle Muslime sind in Mina und sie schlachten ihre Opfer. Und dann kommt ein Gerücht ein paar Tage später, dass Hajj, ihr habt eure Hajj nicht richtig gemacht. Der Monat Dhul-Hijjah hatte eigentlich einen Tag früher begonnen oder einen Tag später. Und ihr habt den entsprechenden Arafat verpasst. Oder ihr befindet euch jetzt erst am Arafat-Tag. Und dann sagen wir, diese Sache ist falsch. Wir sagen, dieses Gerücht können wir ganz einfach verwerfen, weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, warum habe ich gesagt, dass dieser Hadith auch missbraucht wird von manchen Leuten? Weil dieser Hadith wird von denjenigen Leuten benutzt, die den Berechnungen folgen und sie sagen, die Muslime alle in Deutschland, sie folgen der Berechnung. Und das ist natürlich gelogen, weil das stimmt überhaupt nicht. Und wenn eine Person nicht folgt, dann ist es schon nicht eine Übereinkunft gewesen. Also wenn man schon redet von allen Muslimen, muss man auch ehrlich sein. Und das ist natürlich einfach übertrieben. Aber manche von ihnen sind auch ein bisschen sind ehrlich, weil das ist die Wahrheit wahrscheinlich. Die sagen, die meisten Muslime, das kann sein. Und dann stützen sie sich auf dem Hadith und sagen, weil der Prophet hat gesagt, wenn ihr die Gemeinschaft also, und sie interpretieren den Hadith so um, sagen sie also die Mehrheit. Ja? Aber das ist natürlich falsch. Der Prophet sagte das nicht die Mehrheit, sondern sagte alle. Wenn alle es so machen, dann ist es ein Argument. Aber es machen ja nicht alle so. Außerdem geht es in dem Hadith, wie gesagt, nicht darum. Es geht darum, dass die Gemeinschaft als Ganzes sich geirrt hat. Dann brauchen sie den Eid-Tag nicht nachfeiern. Sie brauchen den Eid-Gebet, das Eid-Gebet nicht nachfeiern. Stell dir mal vor, sie haben am 28. Ja, am 28. Behauptet jemand, er hätte den Neumond gesehen. Und dann die Leute, oder wie, bleiben wir bei dem Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, damit wir nicht ein falsches Beispiel bringen. Wie dem auch sei, wenn sich im Nachhinein herausstellt und man das Eid-Gebet sozusagen zu früh gebetet hat oder zu spät gebetet hat, dann braucht man das Eid-Gebet gemäß diesem Hadith nicht nachholen. Und das ist, was uns interessiert. Das ist die zweite Ansicht. Und die dritte Ansicht lautet, wenn es um den Beginn des Monats geht, muss er fasten. Wenn es aber um das Ende geht, fastet die Person sicherheitshalber. Also das heißt, die dritte Ansicht macht einen Unterschied zwischen dem Anfang des Monats und dem Ende des Monats. Am Anfang des Monats sagt sie, die Person muss sicherheitshalber fasten. Das heißt, sie hat den Neumond gesehen von Ramadan. Alle anderen Leute verwerfen ihr Zeugnis. Dann sie soll trotzdem fasten. Aus Sicherheitsgründen. Und am Ende des Monats hat sie den Neumond von Shawwal gesehen. Und jetzt hat sie ein Problem. Weil aus Sicherheitsgründen fastet sie jetzt, weil alle Leute auch fasten, weil es könnte ja doch Ramadan sein. Aber das ist ein Konflikt, ne? Ist ein Konflikt, weil wenn sie überzeugt davon ist, dass es schon der Eid-Tag war, wie können wir ihr dann sagen, sie soll aus Sicherheitsgründen fasten? Müsst ihr sagen, sie soll aus Sicherheitsgründen nicht fasten, weil es der Eid-Tag ist. Aber auf der anderen Seite, man könnte auch sagen, sie soll aus Sicherheitsgründen fasten, wegen dem Hadith, den wir vorhin gesagt haben, وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ. Eid al-Fitr ist dann, wenn alle Leute ihr Fasten brechen. Und das ist nicht geschehen, deswegen sagt er aus Sicherheitsgründen, ich halte mich an die Gemeinschaft. Und der Sheikh hatte in Sharh Umdat al-Ahkam die zweite Ansicht bevorzugt. Und hier im Buch steht, dies ist die stärkste Ansicht. Es muss aber heißen, korrekterweise, diese Ansicht gehört zu den stärksten Ansichten und gehört nicht, ist nicht die stärkste. Aber sie ist die sicherste. Wenn man auf Nummer sicher geht, ist sie sicherlich immer gut. Aber wie gesagt, muss heißen, sie gehört zu den stärksten Ansichten. Jetzt gibt es auch Fälle, in denen ein Muslim nicht weiß, wann Ramadan ist und es auch nicht herausfinden kann durch andere Leute. Das Beispiel der Reise. Sollte eine Person auf Reise sein, und das Datum nicht kennen. Oder, jetzt könnte man sagen, das ist nicht realistisch, heutzutage gibt es. Erstens ist es sehr realistisch, besonders damals gewesen. Ich denke immer dran, unsere Religion ist Alhamdulillah nicht nur gültig für die Menschen damals, sondern auch gültig für die Menschen nach uns. Und Allah weiß, was nach uns geschehen wird. Und auch für uns jetzt, denn die Beispiele der Gelehrten, sie sind übertragbar auf andere Beispiele. Du sollst ja das Prinzip verstehen, was dahinter steckt. Deswegen manche Leute ziehen manche Beispiele der Gelehrten ins Lächerliche und machen sich darüber lustig, weil sie gar nicht verstanden haben, es geht hier darum, dein Hirn zu trainieren. Es geht nicht um das Beispiel an sich, kann sein, das Beispiel an sich hat gar keinen Einfluss auf dich. Kann sein, das Beispiel, du wirst niemals auf Reise sein und deine Uhr zu Hause vergessen. Das heißt, du hast immer dein Datum mit dir. Kann sein. Aber was für ein Beispiel lässt sich übertragen, auch auf dieses Beispiel der Reise? Eine Person, die eingesperrt ist. Eine Person, die im Gefängnis ist und nicht weiß, beginnt Ramadan oder beginnt Ramadan nicht. Er weiß es nicht. Er weiß vielleicht sogar, dass heute der 28. zum Beispiel an dem Tag, wo er eingesperrt wurde, weiß er, es ist der 28. Schaban. Aber er weiß nicht, wann Ramadan dann konkret eingetroffen ist. Was soll er machen, wenn er es nicht weiß? Die Antwort lautet, er muss schätzen. Er muss schätzen und sicherheitshalber 30 Tage fasten. Dann gibt es drei Fälle. Der erste Fall ist, er fastet versehentlich vor Ramadan. In diesem Fall, wenn der Ramadan-Monat, der Einfachheit halber sagen wir, der Monat Ramadan hat in diesem Jahr zum Beispiel 30 Tage gehabt und er fastete ein paar Tage vorher, 2 Tage zu früh, dann sind 28 Tage richtig, 2 Tage sind zu früh, diese 2 Tage muss er nachholen. Warum? Weil das ist genauso, wie wenn er sein Gebet vor der Zeit verrichtet hat. Der zweite Fall ist, dass die 30 Tage, die er gewählt hat, genau übereinstimmen mit den 30 Tagen von Ramadan. In diesem Fall haben wir keinen Konflikt. Und der dritte Fall ist, dass zum Beispiel die ersten 28 Tage, sie lagen im Ramadan und 2 Tage von Ramadan waren außerhalb. In diesem Fall waren die ersten 28 Tage korrekt und die anderen beiden Tage können als Qada gewertet werden. Das ist wie eine Person, die die ersten 2 Tage krank war und deswegen 2 Tage nach Ramadan nachgeholt hat. Ja? Natürlich müsste man auch noch schauen, ob der eine Tag auf den Eid-Tag fällt, dann wäre das Fasten an diesem Tag ungültig, aber es geht ums Prinzip, wenn jemand dann nach Ramadan gefastet hat, es hätte auch sein können, dass er gar nicht weiß, in welchem Monat er sich befindet. Und er fastet 30 Tage alle in Dhul-Qi'dah. Ramadan war vorbei, weil er in Ohnmacht war zum Beispiel. Und dann wacht er nicht mal im Shawwal auf, sondern erst in Dhul-Qi'dah und fastet dann 30 Tage mit der Absicht von Ramadan. Dann gilt sein Fasten als korrekt und er braucht sein Fasten nicht mehr nachholen und als hätte er 30 Tage gefastet. Sollte jemand auf einer Reise allein unterwegs sein und den Neumond des Ramadan sehen, beginnt für diese Person unter Übereinkunft der Gelehrten Ramadan zum Zeitpunkt der Sichtung. Also, hier haben wir jetzt einen anderen Fall. Der Fall lautet, eine einzelne Person sieht den Neumond und sie kann nicht in Kommunikation treten mit den anderen Menschen, weil sie auf der Reise ist, weil sie eingesperrt ist, so wie auch immer. Diese Person muss sich an ihre eigene Sichtung halten, auch nach den Gelehrten, die gesagt haben, dass man normalerweise 2 Zeugen braucht, damit man den Monat Ramadan anfängt zu fasten. So viel zum Beginn des Monats Ramadan. Ähnlich verhält es sich auch mit dem Ende des Monats, das heißt mit der Neumondsichtung von Shawwal. Wie viele Personen müssen den Neumond von Shawwal bezeugen? Antwort lautet, mindestens 2 Personen müssen die Sichtung des Neumondes von Shawwal bezeugen, gesehen zu haben, damit der Monat Ramadan nur 29 Tage hat. Warum sagen wir 29 Tage und nicht 30 Tage? Weil wenn der Monat 30 Tage hat, brauchen wir keine Zeugen. Und der Beweis dafür ist der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam: فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا. Wenn zwei bezeugen, dann fastet bzw. brecht euer Fasten. Und wir kennen kein Hadith, der besagt, dass jemand sein Fasten schon brechen darf, aufgrund der Aussage eines einzigen Zeugen. Und deswegen können wir uns hier sehr wohl auf Mafhum al-Mukhalafa stützen, auf diese umgekehrte Schlussfolgerung, da wir keinen Gegenbeweis haben, nichts dagegen spricht. Wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass sich Zeugen bei der Sichtung geirrt haben, dürfen sie nicht bestraft werden. Es sei denn, es ist nachweisbar, dass sie eine Falschaussage absichtlich getätigt haben. In diesem Fall darf man gemäß der Mehrheit der Gelehrten nicht mehr nach dieser Zeugenaussage handeln, da sie ihre eigene Adala in Frage gestellt haben. Das heißt also, es gibt eine Regel, sie lautet: La ibrata bi dhanni al-bayyin khata'uh. Das heißt, man darf sich nicht auf eine Überzeugung stützen, die sich im Nachhinein als falsch erwiesen hat. Er dachte, der Monat Ramadan habe begonnen, oder er dachte, der Monat Ramadan sei zu Ende. Das heißt, Beispiel: jemand behauptet, am 29. abends den Neumond von Shawwal gesehen zu haben. Daraufhin feiern die Leute alle Eid und haben nur 29 Tage gefastet. Zwei Tage später geht er zum Richter und leugnet seine Aussage, nimmt sie wieder zurück und gibt zu, dass er falsch gehandelt hat. Oder auch, er gibt nicht zu. Auf jeden Fall, er gibt absichtlich zu, dass er falsche Aussage gemacht hat, oder er gibt nicht absichtlich zu. Ist egal, er gibt zu, dass er falsch ausgesagt hat. In diesem Fall müssen dann die Leute ihr Eid nachholen? Nein, weil wir gesagt haben, der Eid-Tag ist dann, wenn die Leute ihr Eid feiern. Aber müssen die Leute ihr Fasten nachholen? Ja, weil es war eigentlich 30 Tage und sie haben einen Tag zu wenig gefastet. Nun wissen wir, wann der Monat Ramadan beginnt und endet. Und chronologisch stellen wir uns nun die Frage: Wenn der Monat Ramadan angenommen beginnt, wer ist eigentlich verpflichtet zu fasten? Was sind die Bedingungen dafür? Bedingungen dafür sind der Islam und der Taklif und die Fähigkeit, sein Fasten zu können. Das sind die grundsätzlichen Bedingungen. Der Islam, der Taklif und die Fähigkeit. Und die Fähigkeit wird auch bezeichnet als eine Bedingung für den Taklif. Der Islam ist klar, weil jeder Muslim ist verpflichtet zu fasten. Natürlich auch ist jeder Kafir verpflichtet zu fasten, nur er wird dazu nicht aufgefordert. Zweitens der Taklif, das heißt, die Person muss Mukallaf sein, darüber haben wir schon häufig gesprochen. Und Bedingung für den, dass eine Person überhaupt Mukallaf wird, ist natürlich, dass sie imstande dazu ist. Auf Arabisch sagt man imkan. Das heißt also zum Beispiel, dass sie nicht krank ist. Sie muss also fähig sein zu fasten. Das sind die grundsätzlichen Bedingungen, warum eine Person verpflichtet ist zu fasten. Und warum sage ich grundsätzliche Bedingungen? Weil es kann sein, dass eine Person Muslim ist, Mukallaf ist, imstande ist zu fasten, aber dennoch nicht fasten darf. Das ist zum Beispiel der Nufasa und der Ha'id, das heißt die Wöchnerin und der menstruierenden Frau. Denn sie sind auch grundsätzlich verpflichtet, aber sie müssen ihr Fasten nachholen, weil sie dürfen nicht fasten. Und dann gibt es ja auch noch den Reisenden. Er ist ja nicht verpflichtet zu fasten, aber er darf. Und dann gibt es noch den Kranken, bei dem man unterscheiden muss, je nach Krankheit. Also erstens, der Mukallaf, also eine im islamischen Sinne erwachsene Person, die im vollen Besitze ihrer geistigen Kräfte ist. Man sagt Mukallaf bedeutet Aqil und Baligh. Ein Ungläubiger braucht nicht zu fasten, weil wenn wir ihn zum Fasten auffordern würden, würde sein Fasten sowieso nicht akzeptiert werden. Allah sagte: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Und wir werden uns den Werken, die sie getan haben, zuwenden und sie zu verwehtem Staub machen. Verwehter Staub, gemeint ist, dass er nichts wiegen wird in der Waagschale. Surat al-Furqan, Vers 23. Daraus ergibt sich, ein Kind, wenn es fastet, ist ihr Fasten ebenfalls ungültig. Warum? Weil er die weil er noch nicht baligh ist, weil er nicht mukallaf ist. Ein Kind soll, wenn es dazu imstande ist, sich an das Fasten aber gewöhnen. Genauso wie es auch mit 7 Jahren angefangen soll zu beten. Man muss aber aufpassen, dass das Kind diese Ibadah nicht verabscheut. Und es gibt einen Unterschied zwischen dem Beten und dem Fasten. Und man kann nicht sagen, jedes Kind, das 7 Jahre alt ist, muss man auffordern zu fasten, wie das Gebet, weil das Gebet findet schließlich 5-mal pro Tag statt und das Kind muss sich daran gewöhnen, weil wenn es baligh wird, dann muss es anfangen, sofort alle 5 Gebete zu verrichten. Und lieber gewöhnt es sich vorher dran, als dass es sich plötzlich von heute auf morgen beten muss. Aber beim Fasten, es ist keine Sache von Gewohnheit, weil das Fasten findet einmal im Jahr statt, in einem Monat, und jeder Muslim muss sich jeden Monat oder jedes Jahr erneut daran gewöhnen. Insofern ist es nicht schlimm, wenn es nie vorher gefastet hat, wenn es in einem Jahr zum ersten Mal anfängt zu fasten. Wenn wir über den Taklif sprechen, das heißt die Tatsache, dass eine Person Mukallaf ist oder nicht, dann ist die Frage, was ist mit einer ohnmächtigen Person? Weil wir haben gesagt, eine Person, die nicht aqil ist, das heißt eine Person, die nicht im vollen Besitz ihrer geistigen Kräfte ist, sie braucht nicht zu fasten. Besser gesagt, ihr Fasten ist sogar ungültig, weil sie ja keine Absicht hat. Und Absicht ist Bedingung. Eine ohnmächtige Person, ist die Frage erst einmal, gilt eine ohnmächtige Person wie eine schlafende Person oder gilt eine ohnmächtige Person wie eine geisteskranke Person? Wenn du sagst, eine ohnmächtige Person ist wie eine schlafende Person, dann könntest du ihr Fasten als gültig bezeichnen. Weil ein Fastender darf schlafen und das Schlafen macht das Fasten nicht ungültig. Richtigerweise auch, wenn er den ganzen Tag schläft. Aber die ohnmächtige Person, wenn du sie als geisteskrank mit einem Geisteskranken gleichsetzt, dann wirst du ihr Fasten als ungültig bezeichnen müssen. Und eine ohnmächtige Person ist einer geisteskranken Person eher gleichzukommen, ähnelt einer geisteskranken Person eher als einer schlafenden Person. Eine ohnmächtige Person, die den ganzen Tag über ohnmächtig ist, das heißt nicht bei Sinnen ist, wie eine hirntote Person, braucht nicht zu fasten. Auch müssen weder sie noch ihre Angehörigen nach ihrem Tod nachfasten. Wenn also eine Person am Anfang der Nacht zum Beispiel ohnmächtig wird und erst am nächsten Abend aufwacht, dann braucht diese Person ihr Fasten nicht nachzuholen. Und sollte sie versterben, dann brauchen die Erben auch nicht das Fasten nachmachen. Brauchen sie nicht. Weil diese Person war nicht mukallaf. Und wenn diese Person nicht mukallaf war, dann brauchen wir auch niemanden verpflichten, das Fasten nachzuholen. Wenn eine Person ihren Verstand allerdings nur zeitweise verliert, muss sie in der Zeit, in der sie zu sich kommt, fasten bzw. den entsprechenden Tag nachholen, wenn sie mittendrin erwacht. Also das ist eine Thematik für sich, aber das ist die Zusammenfassung. Wenn eine Person zum Beispiel nicht mukallaf ist, weil sie ohnmächtig ist, und dann sie wacht mitten am Tag auf, muss sie dann diesen Tag zu Ende fasten oder nicht? Das hängt davon ab, von einer Grundregel, und der Gelehrte, wie hier sagt, und diese Regel zieht er auch durch andere Themen, wie wir sehen werden, gleich inshallah ta'ala, dass diese Person, sie brauchte nicht fasten, weil sie ohnmächtig war. Sobald diese Eigenschaft der Ohnmächtigkeit nicht mehr gegeben ist, muss sie jetzt fasten. Weil das war der Grund, warum sie nicht fasten musste. Dieser Grund ist aber nicht mehr vorhanden. Deswegen muss sie jetzt fasten. Und das ist vom Usul her logisch nachvollziehbar und eindeutig. Weil der Grund, der ist nicht mehr gegeben. Also muss sie diesen Tag zu Ende fasten. Aber gleichzeitig muss sie diesen Tag nachholen. Warum? Weil sie hat den ganzen Tag nicht gefastet. Also sie hat nicht den ganzen Tag gefastet. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns aufgefordert, 29 bzw. 30 ganze Tage zu fasten. Und das hat diese Person nicht gemacht. Das ist die Begründung dieser Ansicht. Und wir kommen gleich auch dazu, weil es geht auch um andere Themen, wie inshallah ta'ala, wenn wir noch heute noch dazu kommen. Weil es geht auch um andere Themen, wie zum Beispiel eine Frau, die rein wird, oder ein Reisender, der nach, am helllichten Tag nach Hause kommt, und so weiter und so fort. Wir haben gesagt, Bedingung für den Takrif ist, dass man dazu imstande ist. Das heißt also, die Person muss körperlich dazu imstande sein zu fasten. Eine kranke Person ist manchmal von der Pflicht des Fastens befreit. Aber wir müssen unterschiedliche Arten von Graden unterscheiden. Erster Fall: Ärzte bestätigen, dass das Fasten eines Kranken zu seinem Tod führen kann. In diesem Fall ist er von der Pflicht des Fastens befreit. Er darf gar nicht fasten. Sonst hätte er Selbstmord begangen, möge Allah uns davor bewahren. Und jeder Mensch, der dafür Grund ist, dass er sich selbst tötet, ist eine Person, die sich selbst ermordet hat. Wie zum Beispiel Leute, die auch Hungerstreik machen in Gefängnissen. Die essen nichts, bis sie sterben. A'udhu billah. Die sind Leute, die sich selbst getötet haben. Zweiter Fall ist die Schwierigkeit. Also der erste Fall ist mit einem Notfall gleich zu kommen, weil wenn sie Person fastet, sie würde sterben. Der zweite Fall, aber welche Fälle das sind, das ist für uns unerheblich. Wir würden den Arzt fragen, den vertrauenswürdigen muslimischen Arzt fragen, führt diese Krankheit zum Tod, wenn er fasten würde? Er sagt ja, dann wir handeln als Fuqaha danach. Wir sagen, okay, dann islamisch gesehen, es ist haram für dich zu fasten. Der zweite Fall ist nicht so schlimm wie der erste Fall. Man nennt es auf Arabisch Haraj. Die Schwierigkeit zu fasten ist so hoch, dass dies schon als Bedrängnis, Anat und Mühsal, Mashaqqa zu werten ist. In diesem Fall hat man die freie Wahl zu fasten. Man kann also fasten, führt nicht zum Tod, man wird auch dadurch nicht krank, aber es ist sehr anstrengend. Und es wäre viel angenehmer und einfacher, wenn man das Fasten brechen würde. In diesem Fall, der Kranke hat die Wahl. Wenn er möchte, fastet er. Und wenn er nicht möchte, fastet er nicht. Und vielleicht ist es sogar besser, wenn er nicht fastet. Warum? Weil Allah Azza wa Jalla ihm diese Erlaubnis gegeben hat. Drittens, die Krankheit ist leicht zu ertragen, wenn man fastet. Wie zum Beispiel im Falle eines Beinbruches. In diesem Fall muss man fasten. Also sehen wir, dass nicht jede Art von Krankheit, denn auch Allergie ist eine Art Krankheit, und so weiter und so fort. Es gibt Krankheiten, bei denen man ohne Probleme fasten kann. Aus dieser Bedingung, Taklif, beziehungsweise aus der Bedingung dieser Bedingung, nämlich dass man imstande sein muss, fasten zu können, ergibt sich, dass eine sehr alte Person, die aufgrund ihres hohen Alters es für sie zu anstrengend ist zu fasten, vom Fasten befreit ist. Gemeint ist also eine Person, die sich in einem so hohen Alter befindet, dass sie bereits zum Beispiel vergesslich geworden ist. Der Beweis dafür, dass die Fähigkeit zu... Natürlich, was die Person ersatzweise machen muss, darüber reden wir später. Eine kranke Person oder eine sehr alte Person, darüber reden wir später. Erst einmal müssen wir wissen, diese Person braucht nicht zu fasten und wir müssen sie auch nicht auffordern zu fasten und sie ist kein Sünder, wenn sie nicht fastet. Der Beweis dafür, dass die Fähigkeit zu fasten eine Bedingung zur Verpflichtung ist, ist die folgende Ayah. Allah Azza wa Jal sagte: La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah erlegt keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Surat al-Baqara, Vers 286. Das war so viel. Das war die so viel dazu, dass jetzt wissen wir, welche Personen fasten müssen. Zu diesem Thema passt es, ein Thema zu erwähnen, das man auch im ersten Kapitel erwähnen könnte. Und zwar geht es darum, den Neumond im Laufe des Tages erst zu sehen. Warum? Weil hier geht es darum, dass eine Person nicht verpflichtet war zu fasten, als die Fajr-Zeit eingetroffen ist, weil der Neumond nicht gesichtet wurde. Aber der Neumond wurde im Laufe des Tages gesichtet. Was muss dann diese Person machen? Es geschieht, dass der Neumond von Ramadan aufgrund von Wolken von manchen Leuten nicht gesichtet werden konnte, woraufhin die Leute nicht beginnen zu fasten, weil sie die Nachricht von denen, die ihn gesehen haben, zu spät erreicht. Sollte nun im Laufe des Tages des ersten Ramadan jemand bezeugen, den Neumond in der vorigen Nacht gesehen zu haben, fastet man diesen Tag zu Ende, sobald man die Nachricht erhalten hat, und holt diesen Tag anschließend nach. Also die Person war in einer Ortschaft und dieser Ortschaft hat eine Person im Norden der Stadt den Neumond gesehen. Die Nachricht ist aber nicht vor Fajr zu allen Leuten durchgedrungen, deswegen haben viele oder die meisten nicht gefastet. Im Laufe des Tages, nachdem sie schon gegessen, getrunken haben und ihrer Arbeit nachgegangen sind, hören sie, der Neumond wurde gesichtet, der Gelehrte sagt, und das ist die gleiche Beweisführung, wie ich vorhin erklärt habe mit der Ursache. Der Gelehrte sagt, dass in diesem Fall die Person ab diesem Zeitpunkt, wo sie den Neumond gesehen hat, beziehungsweise erfährt, dass er gesehen worden, musste sie dann anfangen zu fasten. Das heißt, sie beginnt an zu fasten, obwohl sie vorher nicht gegessen und nicht getrunken hat. Und der Beweis dafür ist für diese Aussage der Hadith von Ashura, wie wir später inshallah ta'ala noch sehen werden. Allah Azza wa Jal hat uns nämlich angeordnet, den gesamten Monat zu fasten. Und diese ist die erste Ansicht und das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten. Es gibt eine zweite Ansicht diesbezüglich. Und zwar, dass man den Tag nicht nachholen braucht. Das heißt, sobald man erfährt, dass Ramadan ist am helllichten Tag, auch wenn man schon gegessen, getrunken hat und die Absicht gar nicht gefasst hatte, dass man den Tag nicht nachholen braucht, wenn man ab diesem Zeitpunkt nicht mehr isst und nicht mehr trinkt und nichts mehr macht, was das Fasten beeinträchtigt. Und sie stützen sich ebenfalls auf den Hadith von Ashura. Im Hadith von Ashura geht es einfach darum, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Menschen am helllichten Tag angeordnet hat zu fasten, obwohl manche von ihnen schon gegessen und getrunken haben. Und er hat ihnen nicht angeordnet, den Tag nachzuholen. Und deswegen sehen manche Gelehrte diesen Hadith als Begründung dafür, dass man den Tag im Ramadan dann ebenfalls nicht nachholen braucht. Das Problem natürlich an dieser Ansicht ist, dass der Hadith von Ashura handelt von einer neuen Gesetzgebung. Weil der Hadith von Ashura, es geht darum, dass die Leute gar nicht wussten, dass sie fasten sollten an diesem Tag. Weil dieses Gesetz war noch gar nicht offenbart. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es erst am Tag den Leuten angekündigt, dass sie es machen sollen. Und deswegen sehen manche Gelehrte in diesem Hadith keine Begründung für diese Ansicht. Die Ansicht der Mehrheit, sagt der Gelehrte, ist die richtigere Ansicht. Sie sagen aus der Tatsache, dass der Befehl nachzufasten nicht überliefert ist, darf man nicht schlussfolgern, dass er nicht stattgefunden hat. Das ist auch eine eigenständige Thematik. Bei dem Hadith steht nicht drin, dass sie nachgefastet haben, diejenigen Sahaba, die schon gegessen hatten. Und deswegen sagen manche Gelehrte, deswegen braucht man nicht nachfassen. Und andere sagen, nein, wenn es nicht überliefert ist, heißt es nicht, dass es nicht stattgefunden hat. Und ich muss davon ausgehen, was grundsätzlich der Fall ist. Grundsätzlich ist der Fall, dass wenn man einen Tag nicht gefastet hat oder nicht ordnungsgemäß gefastet hat, dann muss man diesen Tag nachholen. Die sagen also, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das den Leuten nicht gesagt, weil es logisch war, weil es klar war. Im damaligen Fall wurde das Fasten überhaupt erst Pflicht, als sie die Aussage des Gesandten sallallahu alaihi wasallam gehört haben. Insofern kann man nicht mit dem Hadith von Ashura argumentieren. In unserem Fall besteht das zum Fasten verpflichtende Gesetz bereits. Also in unserem Fall, das heißt, wenn am helllichten Tag von Ramadan die Person erst erfährt, dass Ramadan ist. In diesem Fall, das Gesetz, dass man im Ramadan fasten muss, gab es vorher schon. In unserem Fall besteht das zum Fasten verpflichtende Gesetz bereits, von dem man nur eine gewisse Zeit entschuldigt war. Wenn also heutzutage die Sichtung des Neumondes zu spät bezeugt wird, ist dies ein Beweis dafür, dass die Leute zu spät angefangen haben zu fasten und somit falsch liegen. Und es gilt die folgende Regel: Es spielt keine Rolle, von einer Sache überzeugt gewesen zu sein, wenn sich herausstellt, dass sie falsch war. La ibrata bil dhanni al bayyin khata'u. Das ist die Regel, die wir auch vorhin erwähnt haben. Im Laufe des Tages zum Fasten verpflichtet werden. Wie bereits erläutert, ist nur eine Mukallaf-Person zum Fasten verpflichtet, sofern sie auch dazu imstande ist. Doch wie verhält es sich mit einer Person, die diese Bedingungen erst im Laufe des Tages erfüllt? Beispiel: Eine Person wird baligh, islamisch erwachsen, wenn die Leute schon angefangen haben zu fasten am helllichten Tag. Zweites Beispiel: Eine Person wird erst geistig gesund, wenn die Leute schon angefangen haben zu fasten. Wird aqil. Drittens: Eine Person ist erst im Laufe des Tages fähig zu fasten, weil sie zuvor aufgrund von Schmerzen nicht fasten konnte. Viertens: Eine Frau war ha'id und wird im Laufe des Tages tahir. Fünftens: Eine Frau war Wöchnerin und wird im Laufe des Tages tahir. Sechstens: Eine Person war auf Reise und kommt im Laufe des Tages nach Hause. Der Gelehrte sagt, in all diesen Fällen muss diejenige Person den Tag nachholen, da sie nicht schon ab der Nacht zuvor die Absicht gefasst hat, woraufhin die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam hinweist: Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyam lah. Wer nicht schon die Absicht vor der Morgendämmerung gefasst hat, der hat nicht gefastet. Dasselbe gilt für eine Frau, wie gesagt haben, die tagsüber erst nach der Menstruation und dem Wochenbett daher rein wird. Eine Regel lautet nämlich: Wenn etwas aufgrund einer Entschuldigung erlaubt war, ist diese Sache nicht mehr gegeben, wenn die Entschuldigung nicht mehr gegeben ist. Ma jaza li'udhrin batala bizawalih. Diese Personen müssen also den Tag nachholen. Das ist klar, weil sie haben ja nicht gefastet. Aber die Mehrheit der Gelehrten ist auch, und das ist auch die Ansicht des Gelehrten, Hafizahullah, dass die Mehrheit der Gelehrten, sie sagen, dass die Person den Tag auch zu Ende fasten muss und nachholen muss. Dasselbe gilt für einen Reisenden, der tagsüber nach Hause kommt. Solange er reiste, war ihm erlaubt zu essen und zu trinken. Sobald er nach Hause kommt, aber dann nicht mehr, weil dann ist er kein Reisender mehr. Das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten. Die stärkere, sagt der Gelehrte: Sollte ein Kafir während Ramadan den Islam annehmen, muss er den Monat zu Ende fasten und nichts nachholen, da er von den vergangenen Tagen keinen Tag als Muslim erlebt hat. Du sagst ja auch nicht, dass eine Person Islam annimmt mit 30 Jahren, dass sie die Tage alle vorher nachholen muss. Nimmt er aber während des Tages des Islam den Islam an, muss er gemäß der richtigen Ansicht den Tag zu Ende fasten und diesen Tag später nachholen. Dies ist aufgrund des folgenden Hadithes, und jetzt kommt der Hadith von Ashura. Abdullah bin Abbas sagte: Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina ankam, fand er vor, dass die Juden an Ashura fasteten, woraufhin sie darüber befragt wurden. Sie sagten, das ist der Tag, an dem Allah Musa gegen den Pharao zum Sieg verholfen hat. Wir fasten ihn aus Respekt vor ihm. Das heißt vor Musa, nicht vor Pharao. Dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wir stehen Musa näher als ihr. Daraufhin ordnete er das Fasten an diesem Tag an. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat den Leuten in der Mitte des Tages das Fasten angeordnet und so mussten sie den Tag zu Ende fasten, obwohl sie ihn gar nicht mit dem Fasten begonnen hatten. Nach Fasten muss diese Person den Tag, weil ab der Annahme des Islam für sie die Regeln von Ramadan zutreffen. Und zu diesen Regeln gehört, dass man einen ganzen Tag zu fasten hat und nicht nur einen Teil. Dasselbe gilt für ein Kind, welches ins Jugendalter übertritt und daher islamisch gesehen erwachsen wird. Eine menstruierende Frau und Wöchnerin, sobald ihre Blutungen aufhören und ein Reisender nach seiner Heimkehr, sie alle müssen den Tag nachholen und nach einer Ansicht, wie bereits dargelegt, auch den Tag zu Ende fasten. Und noch einmal die Begründung. Begründung lautet, weil ist eine Regel, wenn etwas aufgrund einer Entschuldigung erlaubt war, ist diese Erlaubnis nicht mehr gegeben, wenn die Entschuldigung nicht mehr gegeben ist. Das heißt, die Person war auf der Reise, die Frau war ha'id, hatte in ihrer Menstruation, das ist ihre Entschuldigung, nicht zu fasten. Jetzt wird sie aber tahir, es ist diese Entschuldigung nicht mehr gegeben, also muss sie auch wieder fasten wie jeder andere Mensch. Auf Arabisch, ma jaza li'udhrin batala bizawali. Andere Gelehrte hingegen sind der Meinung, das ist aber nicht die Ansicht des Gelehrten, dass man diesen Tag nicht zu Ende fassen muss. Und diese Ansicht ist natürlich der Logik näher. Warum? Weil sie diesen Tag gar nicht angefangen hat zu fasten und ihr Fasten ist sowieso ungültig und der Beweis ist, sie muss es ja auch nachholen, auch nach der ersten Ansicht. Und was wiederum für diese zweite Ansicht spricht, dass sie diesen Tag nicht zu Ende fasten muss, ist, wenn man den Leuten sagen würde, man muss den Tag zu Ende fasten, dann würde man den Leuten mehr auferlegen, als Allah ihnen auferlegt hat. Weil, stellt euch vor, eine Person, sie fastet den halben Tag nicht und dann wird sie zum Beispiel baligh oder kommt nach Hause von der Reise, wie auch immer, und sie fastet dann diesen Tag zu Ende. Dann sagst du ihr im Nachhinein, du musst diesen Tag nochmal nachfasten, dann hätte sie insgesamt mehr als 30 Tage oder 29 Tage gefastet, nämlich plus diesen halben Tag hinzu, und du hättest der Person mehr auferlegt, als Allah ihr auferlegt hat. Zusammengefasst, nach dieser Ansicht, die auch im Buch steht, müssen Leute, die beispielsweise während des Tages von einer Reise heimkehren, den Islam tagsüber annehmen, oder eine Frau, deren Periode tagsüber aufhört, ihn zu Ende fasten und nachholen. Zu Ende fasten müssen sie deshalb, weil sie grundsätzlich zum Fasten verpflichtet sind und die Erlaubnis, nicht zu fasten, zu Ende ist. An dieser Stelle machen wir Stopp. Möge Allah SWT euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam. وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا